Auf der Tagesordnung steht heute nur die Vernehmung eines 42-jährigen Polizeibeamten aus der Schweiz. Er war dort an den Ermittlungen zur Tatwaffe vom Typ Cesca beteiligt. Die Waffe wurde bei 9 der 10 NSU-Morde verwendet und war nach Überzeugung der Bundesanwaltschaft aus der Schweiz nach Deutschland eingeschleust worden. Möglicherweise wird es auch noch weitere Beweisanträge geben. Bereits gestern hatten zahlreiche Nebenkläger beantragt, den Verfassungsschutzbeamten zu vernehmen, der unmittelbar nach Auffliegen des sogenannten Terrortrios angeordnet hatte, wichtige Akten zu vernichten. Außerdem soll Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen Auskunft geben, welche Akten unwiderruflich verloren sind und welche sich eventuell wieder rekonstruieren ließen. Sehr wahrscheinlich wird das Gericht erst nach der Sommerpause über diesen Antrag entscheiden. In diesem zeigt sich auch sehr deutlich die unterschiedliche Interessenlage zwischen Bundesanwaltschaft und Nebenklägern, die auch eine eventuelle Verstrickung staatlicher Behörden untersuchen wollen. Das allerdings ist möglicherweise eher ein Thema im Bundestag für den zweiten NSU-Untersuchungsausschuss, der immer wahrscheinlicher wird und im Herbst seine Arbeit aufnehmen könnte.